In Staniolpapier. Nach einer wahren Begebenheit. Von Björn S.C. Deigner. Eins Prolog. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Von Kindheit an nicht gehabt. Hat der Kinderarzt schon gewusst, ihr Kind, das springt noch mal vom Hochhaus und schüttelt sich danach nur kurz. 4 Stunden Schlaf, das hat mir gereicht. Danach ins Büro und 8 Stunden ackern. Nach der Arbeit ein Nickerchen, dann auf die Schicht bis 3 Uhr. So schnell hat mich nichts klein gekriegt. Na, so schnell hat mich nichts klein gekriegt. Ich war immer hart im Nehmen. In meinem Leben hab ich viel im Dunkeln rumgefischt. Ich bin durch alles gegangen in meinem Leben. Nur eben ohne Angst. Zwei, die erste auf Schicht. Ausweis bitte. Gerne. Kann ich Ihnen behilflich sein beim Lesen? Es ist ja nun nicht die Morgenpost. Ruhe, wir überprüfen. Okay. Vielleicht können wir uns ein bisschen beeilen? Weil ich hatte in einer Viertelstunde einen Termin mit einem Gast. Und es macht sich ja schlecht, wenn da so ein Funker steht. Gedulden Sie sich mal, wir machen hier eine Abfrage. Die Abfrage hat der Kollege schon vor 3 Monaten gemacht. Weil ich bin nicht umgezogen, habe immer noch blaue Augen, bin 165 Zentimeter und die Adresse ist auch immer noch die gleiche. Auf jeden Fall lief es darauf hinaus, dass der Funker mir ganz freundlich erklärte, Sie befinden sich hier in einem gefährdeten Bereich. Wie ein gefährdeter Bereich? Ich stehe auf dem Bordstein. Ja, das ist ein gefährdeter Bereich. Und dies und das und jenes. Also sagen Sie, was machen Sie hier eigentlich für eine Scheiße? Wenn wir Sie heute hier nochmal antreffen, kriegen Sie einen Platzverweis. Und was ist das denn? Ja, Platzverweis heißt, Sie werden hier des Platzes verwiesen. Und denn? Na, dann bringen wir Sie woanders hin. Und woran dachten Sie da? Na, zum Beispiel raus in den Forst. Wieso? Sind da mehr Autos unterwegs? Aha, auch noch frech werden. Nein, ich werde nicht frech. Nur langsam, Kollege, nerven Sie. Sie halten sich seit 10 Minuten an meinem Ausweis fest und mein Gast da hinten trommelt auch schon. Was, wie jetzt? Wollen Sie jetzt auch noch bei einem Freier einsteigen? Na, soll ich ihn nach Hause tragen? Ja, wir treffen uns bestimmt nochmal. Drei Lehrjahre. Maria hat jetzt Bürogehilfin gelernt. Dies die Vorstufe zum Kaufmann. 2 Jahre Ausbildung in Steno und Schreibmaschine. Keine Sekretärin, sondern Tippse, wird sie sagen. Tippse. Der eigentliche Traum, Friseurin zu sein, wird sie sagen. Friseurin zu sein. Damals wird der Traum noch Friseuse genannt. Aber die Eltern werden ihm die Erlaubnis entziehen. Mit dem Kittel um den Leib wird sie im Salon stehen. Die Zahnspange. Die Zahnspange. Hinter den Lippen versteckt, weil ein verdrahteter Zahn sich nicht schickt. Verliebt in einen Friseurmeister mit schmalen Koteletten, träumt Maria von einem Mann, der sie bei sich trägt wie ein Kind. So tritt sie zum ersten Mal in den Salon. Ein schüchternes Lächeln auf den Lippen. Und eine der älteren Kolleginnen wird sich umdrehen, die unsichtbare Maria von oben bis unten mustern und sagen, wie, aber Sie arbeiten hier doch gar nicht. Die Eltern sind dagegen. Die Großeltern schwitzen in ihrer Bäckerei, als Maria im Brotkorb groß wird. Im Brotkorb groß wird. Die Mutter auf Arbeit, Der Vater liebäugelt mit der Flasche und findet die Liebe im Suff. Maria, die während ihrer Schulzeit unsichtbar ist. Maria, die während ihrer Schulzeit keiner hört noch sieht. Maria, die während ihrer Schulzeit grippebedingt 3 Wochen fehlt, wird von der Lehrerin den Entschuldigungszettel in der Hand gefragt. Wie? Warst du krank? Die Anschaffzeit, das war die beste Lehrzeit, sonst hätten die Jungs mich platt gemacht. Maria, die mit 15 jeden Morgen in die katholische Privatschule geht, will von zu Hause weg. Und sagt, mit 18 muss die Zahnspange raus, mir blutet das Zahnfleisch zu sehr. Abends legt sie die Kontaktlinsen in Eiweißlösung. Die Röcke zu kurz, die Blusen zu durchsichtig. Maria liest Rotlichtromane. Als die Eltern noch verliebt sind, rufen sie Maria zu sich. Du bekommst jetzt einen Bruder. Freu dich mal. Zucker! Jetzt freu dich doch mal! Und Maria schleicht sich nachts ans Fenster und schüttet Zucker auf die Fensterbänke. Jemand hatte ihr erzählt, wenn es nur genug Zucker ist, dann wird es schon ein Schwesterchen. 4. Migräne. Mama, komm bitte mal. Bitte. Bitte, Mama, komm jetzt her. Ich bin alleine und... Ich bin allein im Zimmer und rufe... Mama? Mir ist so schlecht, ich sehe fast nichts mehr. Mama! 7 Jahre Migräne. Schon als Jugendliche. Morgens mit Migräne aufgewacht. Abends mit Migräne ins Bett. 300 Tabletten im Monat. Mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, 1 Stunde kotzen. Mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Und nur danach fühlt der Kopf sich frei an. Der Neurologe sagt zu mir, ja, dann eben stationär. Gibt eine schöne Klinik am Stadtrand, da schicken wir sie jetzt hin. Da war ich schon Mitte 20 und der Oberarzt sagt, Sie bleiben nur auf Probe. Wie auf Probe? Sie bleiben hier erstmal auf Probe. Ist doch alles schon eingeräumt. Mein Schrank ist voll wie beim Campingurlaub. Hab alles dabei für die 6 Wochen. Sie bleiben hier erstmal auf Probe. Und da hatten die anderen Patienten schon längst ihren Bauchklatscher gemacht. Den Einbruch ins jammervolle Tal. Mit Krämpfen, die dich im Bett wiegen und Rotz und Wasser, dass man heult. Aber ich brauchte erst 6 Wochen, in denen ich dachte, dass ich aufrecht stehen bleiben kann. Vielleicht im Bett sitzen, lesen und rauchen. Ab und zu eine Gesprächstherapie, Stuhlkreis und eine Schachtel Kippen. Bis auch ich den Bauchklatscher machte. Freier Fall in meine eigenen Untiefen. Was lernt man denn hier? Frag ich. Und die Nachbarin auf Zimmer sagt, das Weinen. Und das habe ich gemacht. Geweint am Tag, geweint in der Nacht. Das Gesicht übersät mit Akne wie die anderen Patienten auf dem Zimmer. Wenn das Innere heruntergepellt wird, wie beim hartgekochten Ei die Schale, bleibt nur ein weicher Mensch zurück. Ich muss husten und krieg Lungenentzündung. Ich heul mir mein Immunsystem aus den Augen. Aus den Augen. Mein Gesicht ist ein Streuselkuchen. Und die Beule auf dem Arm ist eigentlich ein Mückenstich. Und ich sehe die ausgebreiteten Arme des Oberarztes, der sagt, herzlich willkommen, Sie sind aufgenommen. Aber Sie wissen schon, der Ausgang führt durch den Keller. Und dann? Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Ja, bei jeder Gelegenheit ist mir alles so, ja, so von der Seele gerutscht. Die ganze Lawine habe ich mir vom Herzen gequatscht. Über die Mutter, die immer nur ein Schatten war. Die Mutter, die immer nur ein Schatten war. Über den Vater, der in der Flasche hockte und ersoff. Und den Freund der Familie, der mich streichelte, bis es wehtat. Hier und hier und da. Ja. Nach der ersten Gesprächstherapie rauche ich 4 Schachteln Kippen. Die Beine habe ich mir aufgekratzt, runter bis auf die Knochen. Und bemerkt habe ich es kein Stück. Und der Oberarzt schaut mich an und sagt: Sie haben Glück, Sie haben jemanden, der Sie geboren hat. Aber Sie haben Pech. Es ist leider keine Mutter. Fünf. Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13. Am Bordstein. Weiß ich doch. Ist mein Geburtstag. Na, das weiß ich ja gar nicht. Weißt es eben jetzt. Na dann alles Gute. Ist aber schon spät. Ist ja bald wieder vorbei. Ich mache auch nur noch einen Autogast. Dann ist für mich Feierabend. Na dann feier noch schön. Gute Nacht. Danke. Schlaf gut. Na du Süßer, soll ich ein Stück mitfahren? Komm, ich steig ein. Da hinten ist ein Parkplatz, da können wir hin. Halbe Stunde 100 Mark mit Verkehr. Ausziehen kostet extra. Das war eigentlich immer schön an der Straße. Da hattest du deine Stammis und ab und zu auch so einen neuen dabei. Die waren alle selber so unsicher, fast schüchtern. Mit der Zeit, das ging ganz schnell. Habe ich mich wohlgefühlt. Im engen Auto mit einem Fremden und der vertraut dir alles an. Das Intimste, was es gibt. Jeder Freier hat ein pochendes Geheimnis. Das schnürt ihm den Hals und lässt ihn schwitzen. Und sei es nur, dass er untreu ist. Aber meistens ist es die Suche nach einem Moment, der ihm verloren gegangen ist. Eine ganz besondere Nacht, die mal vor Jahren war. Sowas eben. Ist eine seltsame Form von Nähe zwischen zwei Menschen. Da biegst du jetzt aber falsch ab. Sag mal, wo fährst denn hin? Das ist die falsche Richtung. Warum willst du denn den Parkplatz nicht? Hm? Hörst du mir überhaupt zu? Ich schau mich mal an. Guck mal her, du. Du bist ja völlig zugedröhnt. Wie kannst du denn noch Auto fahren? Und dann auch noch ein Porsche. Da kriegst du noch was mit? Hallo, wo du hinfährst, möchte ich wissen. Hörst du mir zu? Bleib mal stehen. Du fährst viel zu schnell. Jetzt bleib mal stehen. Wir sind ja schon völlig woanders. Hörst du? Die Ampel ist auf Rot. Halt mal an. Halt jetzt da an. Hier ist jetzt Schluss für mich. Hier ist jetzt Schluss für mich. Und da rollte ich aus Angst oder weil ich es nicht anders wusste aus dem Auto. Das war mir völlig neu. Freier auf Drogen, das macht keine. Ich warf den einen Fuß auf die Straße und der Körper schwang sich hinterher. Und da ließ er das Auto zurückrollen, ganz langsam, vorsichtig, wie mit Standgas. Nur um nach dem Rechten zu fragen, nur um zu schauen, ob denn alles in Ordnung sei. Und rollte dabei mit dem rechten hinteren Reifen über beide meiner Beine. Was? Nee, fahr mal weiter. Lass mich hier. Ich will da nicht wieder rein. Lass mich liegen jetzt! Mach die Tür zu und hau ab! Und fuhr los und beim Anfahren wieder über meine beiden Beine hinweg. Da lag ich also. Morgens um 12:30 auf dem Bordstein. Heute Rotz und Wasser und weit und breit keine Seele. War mir nur recht. Ich hätte nicht um Hilfe gerufen. Gibt nichts, was ich nicht auch alleine geschafft hätte in meinem Leben. Lass mich ruhig in Frieden. Ich heul hier noch ein bisschen. Dann brennt das Make-up so sehr in den Augen, dass ich die Tränen wegreibe. Ich richte mich auf, fasse die beiden Beine an. Wie durch ein Wunder sehe ich, dass nichts gebrochen ist. Durch die vielen Lagen Nylon. Strumpf über Strumpf über Strumpf. Und durch die Lederstiefel wohl auch, blieben die Knochen vollständig heile. Nur die Haut an beiden Beinen war ordentlich verbrannt. Durch die Reibung zwischen Material und Körper. So erkläre ich mir das zumindest. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Muss daran gelegen haben, dass es mein Geburtstag war. 6. Familienfreund. Maria wird sagen, und es gab da diesen Freund der Familie. Der hat mich nach der Schule abgeholt. Der war mein Babysitter, wird Maria sagen. Die Mutter immer auf Arbeit und der Vater verheiratet mit der Flasche, seit der Bruder geboren war. Steht der Freund der Familie nach Schulschluss am Tor zum Pausenhof und winkt Maria zu sich herüber. Legt ihr die Hand um die Hüfte und lässt sie gelegentlich tiefer rutschen. Und der hat sich dann um mich gekümmert, wird Maria später sagen. Nur allzu gut gekümmert, wird sie sagen. Er schiebt das Kleid hoch, das kurze. Und die durchsichtige Bluse, die muss auch weg. Streichelt Maria so sehr, dass es ihr weh tut. Langt ordentlich zu, bedient sich an Marias Körper. Und geht mit ihr durch das Milieu und sagt, da geh mal rein und trinken jetzt was. Und wie sie am Tisch sitzen, wird Maria später sagen, schaut sie sich eben um im Etablissement. Ich war schon ein naives Kind, es hat mir nie geschadet, wird sie sagen. Sie sieht die Damen, die leicht bekleidet am Tresen stehen, und die trinken Sekt. Natürlich ist mir da was aufgefallen, sagt Maria. Ich fand das schön, das sah gut aus, was die Mädels so an sich trugen, sagt Maria. Mit engen Miedern und schwarzen Strapsen. Mit langen Lackstiefeln und kurzen Röcken. Aber was ihr am meisten gefällt, sagt Maria, das war der Kodex. Dass es klare Regeln gab, wie sich einer zu verhalten hat. So und nicht anders. Das geht und das nicht. An einem Ort, wo alles erlaubt schien, da brauchte der Freund der Familie nur einmal die Hand heben oder nach ihr zu fassen, sagt Maria. Und schon standen zwei Herren am Tisch und ließen den Freund der Familie wissen, dass er das ganz schnell bleiben lassen soll. Die Hand gehört auf den Tisch und nicht ins Gesicht. Sonst gibt's Prügel, aber ordentlich. Ist das verstanden? Du fass das Mädel nicht mehr an! Und so hatte der Freund der Familie es bald eilig, das Etablissement wieder zu verlassen. Wie ist denn das passiert? Jetzt sag mal. Ich? Wie bitte? Sie ist die Treppe runtergefallen, so war das. Ich bin die Treppe runtergefallen. Bitte? Treppe runtergefallen, so ist es. Sie ist die Treppe runtergefallen? Ja, genau so ist es passiert. Ich bin die Treppe runtergefallen. Sag ich doch, sagt sie doch. Hören Sie mal. Das ist ja nett, dass sie die Treppe runtergefallen ist. Aber warum hat sie denn einen Schuhabdruck im Gesicht? Was hat sie? Ihre Tochter hat einen Schuhabdruck im Gesicht. Von einem Herrenschuh. Wo denn? Ich sehe überhaupt nichts. Wollen Sie mir nicht sagen, was passiert ist? Wir können das auch gern allein besprechen, ohne Ihre Mutter. Na, das wäre ja noch schöner. Ich bin nach der Schule die Treppe runtergefallen. Was weiß denn ich, wo die sich nach der Schule rumtreibt? Ich war auf Arbeit. Und der Vater sitzt im Wohnzimmer, schaut auf, lenkt den Blick weg von der Flasche, so ganz ungefähr schaut er in den Raum, schaut auf Maria, schaut auf die Mutter und schaut wieder auf die Flasche und sagt, der Typ ist ein Arschloch und meint den Freund der Familie, der Maria also wieder krankenhausreif geprügelt hatte. und meint es ehrlich und von Herzen und das war dann auch schon alles. Papa. Wach auf, Papa. Umarmst du mich mal. So. Mit beiden Händen um den Rücken. Ganz kurz nur. Papa. Die Welt ist ein komischer Ort, sagt Maria. Vollgestopft mit Menschen. Aber keiner davon ist für dich da. Reinhangeln. Und dann traf sie den einen. Für den hätte sie alles gemacht. Alles, sagt Maria, ohne zu zögern. Die Zahnspange hinter den Lippen versteckt, zeigt Maria ihr schönstes Lächeln. Stellt sich in Positur, wie das eine 16-Jährige ebenso versucht. Auf wackligen Beinen, aber mit durchsichtiger Bluse und zu kurzem Rock. Ein junges Mädchen ist Maria. Fast noch unsichtbar. Aber eben nur fast. Und der eine sieht sie und erkennt sie. Der eine ist mächtig stark, nimmt sie in den Arm und sagt: Hier bist du sicher, verstehst du? Hier kommt nichts an dich ran. Und der eine hebt sie hoch und sagt: Du wiegst ja fast nicht, Süße. Bist du sicher, dass du nicht aus Zucker bist? Und der eine lacht mit ihr und sagt: Dann darfst du ja nie in den Regen kommen, sonst löst du dich ja auf. Und das will er nicht und sie auch nicht. Sie will bei ihm sein. Was sie für ihn machen würde? Na, alles. Alles? Alles. Maria versucht, Klimmzüge über Barfrau zu machen. Der eine sagt: Schon gut so. Aber wenn du richtig willst, dann musst du auch richtig. Und Barfrau war noch nicht richtig. Aber der eine lässt es ruhig angehen und wartet die 2 Jahre bis zur Volljährigkeit. Holt Maria ab und führt sie aus. Und lässt sie sitzen und ruft sie nicht an. Fährt sie aus auf eine Landpartie im Cabrio. Und lässt sie am Tresen stehen wie eine Person, die er nicht kennt. Kauft ihr Schuhe, kauft ihr Kleider. Und sagt: Aber wenn du richtig willst, dann musst du auch richtig. Kauft ihr Schmuck, lügt ihn ihr an. Und macht sie nieder und brüllt auf sie ein. Geht mit ihr ins Kino, nimmt sie in den starken Arm. Und lässt die Hand ausrutschen und schüttelt sie durch. Hält sie besonders, hält sie warm. Aber wenn du richtig willst, dann musst du auch richtig. Und nach den 2 Jahren macht Maria auch richtig. Zug um Zug, alle Ebenen durch. Ein Cognac und 2 Gläschen Sekt. Und danach ist alles nur noch eine rosane Wolke. Maria schafft an in Bordellen. Maria schafft an in Kinos. Maria schafft an in Showläden. 20, 30, 50 Mark pro Gast. Auf Sperrmüllsofas mit reichlich Küchenrolle. Und auf der untersten Schiene im Pornokino. Na, komm doch ran. sagt Maria. Ich beiß dich nicht. Waren die Ärmsten der Armen. Aber sind auch nur Menschen. Wird sie sagen, 10, 15 Freier am Tag, und bald kennt sie jeden beim Vornamen. Und bei der Begrüßung kann man denken, da treffen sich zwei alte Bekannte. Jeder hat eine Geschichte. Sowas verbindet. Wird sie sagen. Und danach der Straßenstrich. Im Winter von 19.30 Uhr bis 3 Uhr am Morgen. Im Sommer von 20.30 Uhr bis in der Früh um 4. Die ganze Nacht an der frischen Luft. Und nüchtern dazu, sagt Maria. Das hält so fit, dass man nach der Schicht in Pöms nach Hause joggt. Sagt sie, ein gesundes Frühstück und dann ganze 4 Stunden Schlaf. Danach ins Büro, ein ganz normaler Arbeitstag, sitzen am Schreibtisch, schreiben von Briefen und ablegen, abheften, abzählen. Alles nur eine Frage der Koordination für so ein junges Ding. Für so ein junges Ding, das Maria noch ist. Am Nachmittag die Mütze Schlaf nachgeholt, bevor der Fummel über die Haut gestreift wird und der Tanz auf der Straße von neuem beginnt. Schönes Geschnatter mit den Kolleginnen auf dem breiten Prachtboulevard. Sagt Maria. Das war eine schöne Zeit. Richtig schön. Wird sie sagen. Da hielten die großen Wagen und wer bis 12 nicht 1.000 Mark gemacht hatte, war schon selber schuld. Porsche, Mercedes. Die halbe Stunde liegt bei 700 Mark. Mit Verkehr. Aber was heißt das schon genau? Bis geklärt ist, wer was macht und was dann noch extra kostet, ist die erste halbe Stunde vorbei. Und 700 Mark wandern in Marias Handtasche, noch bevor etwas passiert. Die Kolleginnen kaufen sich Maßkonfektion und fahren mit dem Taxi zur Schicht, sagt Maria. Nur Maria steigt in die U-Bahn und joggt in Stilettos nach Hause. Das Geld war mir ganz gleich, wird sie sagen. Als Bürogehilfin ist der Lohn am 4. auf dem Sparbuch. Die Miete, das Telefon und sämtliche Rechnungen werden pünktlich bezahlt. Das Geld von der Straße, das gab sie immer nur dem einen, sagt sie später. Der sie manchmal abholt nach der Schicht, die Scheine einsteckt und noch mit nach oben kommt. Auf dem Bett mit ihr liegt und den starken Arm zu ihr streckt. Hier bist du sicher. Hier kommt an dich aber auch gar nichts ran. Acht. Obdachlos. Na, was ist denn hier los? Habt ihr heute alle Stütze bekommen? Na, das kann ja munter werden. Ich nehme euch alle mit. Aber nicht auf einmal. So viel Platz habe ich gar nicht in meinem Zimmerchen. Einer nach dem anderen. Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Na, komm mal mit. Mein Zimmer liegt ganz günstig und eine Dusche habe ich auch noch im Angebot. Wir machen 30 Minuten und du machst dich als erstes frisch, dann schauen wir weiter. Klingt das nicht verlockend? Na komm. Komm einfach mit. Wir sind ja gleich da. Ich hab mich nie geekelt, nur weil einer stinkt. Ist doch jeder nur ein Mensch. Mit Geschichte und allem. Ich hab die ganzen Obdachlosen mit aufs Zimmer genommen, wenn die Zahltag hatten. Auch die brauchen jemanden. Auch die brauchen Nähe. Bisschen Haut auf Haut oder mal ein Leukoplast. Schau mal hier, das ist mein heiliges Kästchen. Da hab ich Jod drin und Pflaster. Wir nehmen uns deiner erstmal an. Was hast denn da? Ist das dein Zehennagel? Du, der ist aber auch schon völlig eingewachsen. Na komm. Dusch du mal weiter. Ich mach das schon. Die Zehe kriegen wir auch wieder hin. Hab ich schon Schlimmeres gesehen. Ist doch schön so. Besser als die ganzen Rammler, das ist doch menschlich. Ist wie auf dem Jahrmarkt. Da machst du auch die Wundertüte auf. Und weißt nicht, was drin ist. Bist du richtig süchtig nach. Du bist doch auch nicht als Penner geboren, denk ich. In jedem steckt doch irgendwo was Nettes versteckt. Muss man nur gucken, dass es rauskommt. Und das geht meistens schneller, als man so denkt. Muss dich nicht so beeilen. Wir haben noch Zeit. Hast du den Streit mit deiner Frau jetzt eigentlich geklärt? Ja, ich weiß, das ist schon eine Weile her. Du warst schon lange nicht mehr da. Letztes Mal war im März und jetzt haben wir auch schon September. Aber ich merke mir das halt. Ich habe mir alle Geschichten gemerkt. Muss ich doch wissen, ob mich einer bezahlt, nur um mir Lügen auf den Tisch zu hauen. Die Geschichten finde ich eh am schönsten. Du weißt eben nie, was dir einer erzählt. Wie ist es denn jetzt mit deiner Frau? Ist jetzt alles wieder gut? Friede, Freude, Eierkuchen? Na, dann ist doch gut. Freu ich mich für dich. Hab dir die zweite Chance. Musst du dieses Mal aber nutzen. Ich sag dir, eine dritte Chance kriegst du nämlich nicht. Du, jetzt haben wir ganz das Poppen vergessen. Kein Problem, das holen wir das nächste Mal nach. Ich verdiene in 80% der Fälle mein Geld mit Reden. Da ist doch nichts bei. Wie geht's mit dem C? Alles wieder fit? 9. Freitag, der 13. In Staniolpapier. Heute weiß ich's. Freitag, der 13. Und? Ist dein Geburtstag. Ja. Hast du dir gemerkt? Na sicher. Schau mal hier, kleines Törtchen mit einer Kerze. Puste mal und dann wünsch dir was. Das ist aber nett. Ich gehe jetzt schnell und melde mich ab. Gehen wir dann noch einen trinken, von wegen Geburtstag? Ich mache noch schnell einen Kunden, dann können wir los. Und dann fuhr auch schon ein Auto vor. Und Maria steigt ein und es sind noch 10 Minuten bis 12. Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Fragt Maria. Was geht's dich an, wo ich herkomme und wie ich heiß? Sagt er da nur. Na, dann heißt du eben Hans-Dieter, sagt Maria. Weil sie weiß, dass der Unterleib sich nicht in Bewegung setzt, wenn die Blockade schon beim Namen beginnt. Der Parkplatz da gefällt mir nicht. Können wir nicht woanders hin? Fragt Hans-Dieter. Da hinten ist ein Mietparkplatz. Aber da bist du abgelenkt, da gehen die Fußgänger auf deiner Seite an der Scheibe lang. Ja, nein. Kümmer dich da nicht drum, sagt Hans-Dieter. Na, dann park du mal ein und ich spiel mit dem Hund hier hinten. Lass den Hund, der Hund ist böse, sagt Hans-Dieter. Der sieht gar nicht böse aus, sagt Maria und legt die Hand aufs weiße Fell. Der Hund ist böse, sagt Hans-Dieter und parkt ein. Und Maria bekommt ein schlechtes Gefühl, das sie sonst nicht hat. Sie will die Preise aufzählen, was geht und was nicht. Mittlerweile sind es vielleicht noch 6 Minuten bis 12. Und Maria hört ein leises Zischen vor dem Gesicht. Sie dreht sich nach vorn und fragt sich, was ist denn das? Und schon beginnen die Schläge. Richtig viele. Und richtig hart. Und wie es auf sie einprasselt, wird es langsam verschwommen vor Marias Augen. Das ist keine Faust. Das ist so hart, denkt Maria. Mittlerweile sind es vielleicht 5 Minuten bis 12. Das Tränengas, das Hans-Dieter in Marias Gesicht gesprüht hat, kriecht hinter die Kontaktlinsen. Und Maria wird die Sicht völlig verschwommen. Es schlägt und schlägt weiter auf sie ein. Es braucht noch einige Lidschläge, bis das Reizgas völlig im Augapfel verteilt ist. Aber Maria wird nicht ohnmächtig davon. Maria ist wie ein Stein. Den kann man formen. Aber zerstören kann man ihn nicht! Und Hans-Dieter trischt und wartet, dass sich endlich die Ohnmacht einstellt bei Maria. Mit der Unterseite der Gasflasche schlägt er immer wieder. Das Gesicht sieht schon nicht mehr aus wie von Maria. Das Gesicht ist eine einzige unklare Masse. Mittlerweile sind es vielleicht noch 4 Minuten bis 12. Und dann regt es sich plötzlich in Maria ganz kurz, verlässt sie die Schockstarre und sie tritt aus. Tritt aus wie ein Pferd. Sie durchschlägt die Windschutzscheibe mit ihrem Absatzschuh. Einen Schlag gibt es wie eine Mülltonne, die einer zuschmeißt. Maria dreht den Kopf und sieht wirklich, dass da einer steht, zwischen den Mülltonnen die Hand auf dem Deckel. Der schaut Maria an und dreht sich ganz schnell wieder weg. Maria will was sagen oder rufen, aber der Mund geht nicht auf. Warum wird die nicht ohnmächtig? Warum wird die nicht ohnmächtig? Denn dann ist die da. Und schlägt weiter auf das Gesicht. Mittlerweile ist es 3 Minuten vor 12. Und nochmal dreht Maria den Kopf zur Scheibe. Und plötzlich steht da der Nachbar vom 6. Stock. Steht im Auto, schaut ins Fenster. Reißt die Tür auf, schnappt sich Maria, drückt sie zu sich auf die Straße. Und Maria sieht, wie das Auto startet und ist schon auf und davon. Da. Da wacht Maria erst auf, wie nach einem Tauchgang aus der Tiefe hochgestiegen. Ruhen Sie sich aus hier, der Krankenwagen kommt schon, sagt der Mann. Und gleich darauf liegt Maria in Staniolpapier eingewickelt wie ein Stück Schokolade. Nein. Ich bin aus Zucker. Es darf nicht regnen, sagt Maria. Es ist Mitternacht, der Geburtstag gerade vorüber. Nö, aus Zucker sind sie nicht, sagt der Sanitäter. Aber wir finden ihre Nase nicht. Und der eine wird kommen und Maria halten im starken Arm. Wird ihr die Wunden versorgen und ihr Tee ans Bett bringen. Ist ein komischer Ort, die Welt, sagt Maria. Vollgestopft mit Leuten. Und mir reicht's, wenn nur du da bist. Und Maria wird schon bald wieder an der Straße stehen, aber lange nicht mehr in ein Auto steigen. Und dann sitzt er im Stuhlkreis. 10. Klinikalltag mit vielleicht 10 anderen erbärmlichen Figuren. Wie geht das eigentlich? Reden. Habe ich vorher nie gemacht. Über mich. Und alles. In meinem Leben. Ja, Mama, Papa und so. Aber umso mehr du zuhörst, umso mehr lockert sich deine Zunge. Und plötzlich erzählst du dir die Seele vom Leib. Holz, Wasser und Tränen, weil du keinem sagen würdest, was du denen anvertraust. Gehst in den Töpferkurs. Da fabrizierst du an der Drehbank Töpfe und Tassen, für die der liebe Gott noch keinen passenden Mund erschaffen hat. Und einmal im Stuhlkreis kommt einer auf die Idee und schmeißt eine Vase nach mir und trifft nicht mal das blinde Huhn. Aber die Vase natürlich nur noch 1001 Scherbe. In dem Moment merke ich, dass was komisch ist mit meiner Stimme. Und ich gehe raus aus dem Raum, weil der Oberarzt mir zuwinkt. Und fragt und sagt und fragt, ja, wie es mir denn so gerade ginge. Und ich rede schön von mir und den anderen und der Vase, die nur noch Splitter neben Splitter ist. Ich denke, hey, nee, da stimmt was nicht. Was stimmt denn da nicht? Aber rede weiter und weiter, wie ich es gelernt habe. Ich sehe diesen komischen Blick im Gesicht vom Oberarzt. Da höre ich mir mal zu. höre ich mir mal zu und merke, dass gar nichts Hörbares rauskommt aus mir. Ich denk noch, ich beweg die Lippen. Aber auch das ist mir nicht wirklich klar. Und ich denke, was mache ich denn jetzt? Alles nur in meinem Kopf, nichts kommt mehr heraus. Alles, was ich sagen will, eingesperrt in mir. Ich versuch's und versuch's. Aber 2 Wochen bleib ich stumm. Und da fällt es mir plötzlich wieder ein. Sehe das Glas auf mich zufliegen. Und im Hintergrund der starke Arm, der es geworfen hat. Und der eine, der sagt: Halt die Schnauze! Da habe ich den Frosch in meinem Hals gespürt. War so ein dicker Kloß zwischen Brust und Kehle. Ich habe heftig ausgehustet einen ganzen Tag. Und alles war wieder frei. 11 Prozesse. Was? Enterbt? Was? Aus der Familie ausgeschlossen? Ich will euer Geld gar nicht, wird Maria sagen. Und auf die Familie, da kann ich drauf pfeifen, sagt sie. Aber das meint sie nicht so. In Wirklichkeit tut Maria das weh. In Wirklichkeit will sie nicht alleine sein. Alles, alles, nur nicht das. Die Welt ist ein komischer Ort. Vollgestopft mit Leuten, aber ganz auf sich alleine gestellt, das bitte nicht. Aber sie sagt, wenn ihr weiter mit dem verkehren wollt, dann macht das eben. Freund der Familie. Freund der Familie? Na, aber ohne mich, wird sie sagen. Viele machen dicht, sagt Maria. Viele geben's nie preis. Aber nicht ich. Ich nicht. Maria ist nach Hause gekommen, von der Schicht mit der U-Bahn auf Stilettos in kurzem Rock. Und da ist plötzlich ein so großer Briefschlitz in Marias Tür, durch den kann sie in die Wohnung gehen. Und sie sieht sofort, dass alles auf den Kopf gestellt ist. Schweißausbruch. Gänsehaut. Sie stürzt zum Telefon und wählt die 110. Was fehlt denn? Fragt die Polizistin. Schmuck oder Unterwäsche oder Geld? Da braucht Maria nicht lang überlegen. Ihre Kleider liegen fein säuberlich aufgereiht auf dem Boden in der Wohnung. 2 Paar Pumps, sagt Maria. Und die Polizistin fragt, wollen Sie mich verscheißen? Und Maria sagt, 2 Paar Pumps. Also da kommen wir aber mit Diebstahl schwerlich durch, sagt die Polizistin. Wieso? Fragt Maria. Na, was fehlt jetzt alles? 2 Paar Pumps, sagt Maria, und ihr wird schwindelig. Was haben Sie denn für einen Umgang? Maria kriegt wieder einen Schweißausbruch, und vor den Augen wird ihr schwarz. Na, ich hab einen Zuhälter im Angebot und einen Psychopathen, sagt Maria. Und da guckt die Polizistin sie mit großen Augen an. Und wie ist dieser Psychopath für Sie näher betitelt? Fragt die Beamtin. Und da erzählt Maria vom Freund der Familie. Von all den Jahren, in denen der Rock hochgeschoben wurde. Mit Fußtritten ins Gesicht und streicheln, bis es wehtut. Und da kommt der Kriminalpsychologe und sagt, gehen Sie vor Gericht. Was enterbt? Was? Aus der Familie ausgeschlossen? Die Mutter wedelt mit der Vorladung. Und was soll das sein? Fragt sie. Das hab ich auch, da musst du hin, sagt Maria. Was sag ich denn da auf Arbeit? Fragt die Mutter. Wenn ich frei nehmen muss, dass meine Tochter mich verklagt? Ich verklag dich gar nicht, sagt Maria. Du bist Zeuge, willst du mir nicht helfen? Was denn helfen? Ruft die Mutter. Ich will doch nur, dass du sagst, wie es ist, sagt Maria. Du lässt das bleiben, schreit die Mutter. Aber Mama, sagt Maria. Aber ganz schnell, schreit die Mutter. Willst du mir nicht helfen? Fragt Maria und steht alleine in der Anklagebank. Der Richter schaut sie lange an und sagt, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Da greift die Verjährung, das tut mir leid. Wirklich viel kann ich für sie nicht tun. Und abends sagt sie zu dem einen, Du bleibst aber bei mir. Du bleibst aber bei mir. Natürlich, Süße, sagt er da. Hier der starke Arm, da komm heran. Du hast mich schon gerne, was? Aber immer, Mäuschen, sagt der eine da und hält sie richtig fest. Und hast du noch eine andere? Fragt Maria. Oder sogar mehrere? Fragt sie. Und er sagt da nichts, sondern schaut stumm in den Raum. Du für Weihnachten, da habe ich was für dich. Da wirst du dich freuen, sagt Maria. Weihnachten musst du aber arbeiten, sagt der eine da. Und das weiß sie und es macht ihr nichts aus. Sie denkt an das Geschenk und freut sich diebisch. Weißt du was? Sagt der eine. Was denn? Fragt Maria. Irgendwann lassen wir das alles bleiben. Machen was ganz anderes. Was denn? Fragt Maria. Was weiß denn ich? Was willst du denn machen? Naja, vielleicht ein eigener Laden? Überlegt Maria. Eigener Laden? Fragt er. Na gut. Was denn für einer? Weiß ich nicht, sagt Maria. Na, irgendwas verkaufen vielleicht. Irgendwas verkaufen. Okay, dann verkaufen wir was. Du stehst im Laden und ich bring die Ware. So machen wir das. Und da weiß sie, dass es noch andere Frauen neben ihr gibt. Aber es ist ihr egal. Denn sie wird bei ihm bleiben und er bei ihr. Das weiß sie genau. Die Welt ist ein komischer Ort, vollgestopft mit Leuten. Aber auf die kann Maria alle verzichten, solange es sie beide gibt. 12. Zu zahlende Preise. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Von Kindheit an nicht gehabt. Hat der Kinderarzt schon gewusst, ihr Kind, das springt nochmal vom Hochhaus und schüttelt sich danach nur kurz. In meinem Leben hab ich viel im Dunkeln rumgefischt. In meinem Leben hab ich viel im Dunkeln rumgefischt. Ich bin durch alles gegangen in meinem Leben. Ich bin durch alles gegangen in meinem Leben. Nur eben ohne Angst. 80% der Zeit war einfach reden. Oder lecken an den Stiefeln. 700 Mark für ein bisschen quatschen oder den Schuh hinhalten. Dieser Moment, dem sie nachstellen, den sie immer wieder aufstöbern in ihrem Leben, von dem die Freier selber wissen, dass es nicht klappen wird. Es wird nicht wieder so sein. Aber sie wollen es trotzdem. Und es ist ihnen peinlich. Ein pochendes Geheimnis, das sie mit niemandem teilen, außer mir. Denn ohne das können sie nicht sein. Kannst du das Schwarze anziehen? Und du liegst da und ich komm rein? Das war meine wirkliche Liebe, die habe ich verpasst. Mit 21 am Balaton. Die habe ich danach nie wieder gesehen. Sie denken einen Monat daran, vielleicht zwei. Und dann nehmen sie das Geld doch in die Hand. Und kommen zu mir und vertrauen mir alles an. Ist eine seltsame Form von Nähe. Ich komme ganz schnell und bleib auch, wenn der Freier erst in einem halben Jahr wieder vorbeikommt. Diese Geschichten, die haben mich am meisten gereizt. Ist wie auf dem Jahrmarkt. Da kriegst du auch eine Wundertüte. und weißt nicht, was drin ist. Es fehlt mir, das alles vermisse ich. In Staniolpapier, nach einer wahren Begebenheit, von Björn S.C. Deigner. Stückidee Anna Berndt, mit Josephine Platt. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Thomas Rau und Martin Vögele. Regieassistenz Diana Müller. Komposition Friederike Bernhardt. Regie Luise Vogt. Produktion Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Manfred Hess.